Hoppsa. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von 1Live4 nach einem Wochenende, das für viele von euch sicherlich sehr bewegt war, soweit ihr euch für Fußball interessiert. Ich denke dabei nicht nur an die Ergebnisse der ersten Liga gestern, sondern viel, viel spannender von der Konstellation her war das, was heute in der zweiten Liga abgegangen ist. Es gab ein Spiel, in dem Tragik vorprogrammiert war, Duisburg gegen Essen. Ich habe einfach auch mal ein paar Tracks mitgebracht, in denen sich vielleicht eine Form von Tragik, aber eben auch Aufbruchstimmung, in Klammern Duisburg, eben die Hand geben. Es geht los mit den Dub Pistols und dem Opener ihres aktuellen Albums Speakers and Tweeters. Speed of Light heißt der Track und da hören wir als MC den guten alten Blade. Pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide Remy, stood up from the boarding, grabbed my garments, Kelly Drive from the west side to your apartment, had a Dutch lit it, let me just spit it to make it vivid from Glenlivet, the very description of how I did it that next minute, pour me a Ballantine with grenadine, red wine splashed on my glass, rims clash, no photographs, shoot me the math and let's dash, tell that valet, pull that whip up fast, hurry up, roll out, full speed with my colleagues. An espionage and also intrigue. The CIA and the KGB could never obstruct my destiny. Rounds in my compound, fist in a branch, triple second my libido, shamble a dough, then walk on snow. Thuggin', we ain't bringing no luggage without behind the wall, I discuss it. Then after I'm finished, I want it published, nigga. Ain't no fun in this thing if you can't spin laid out. Scoping on the fast way out. Get your weight up, walk straight up. Tell them players, start bagging it. Skip courtship and start tagging it. Ain't no reason to beef. We can take it to the streets. Block parties, radio, or CD. Cause I flip that, travel the map. Spread love, make De Niro lifestyle of an unsung hero. Beefed up, master. You know what I'm saying? Strictly. Proper shit. Rewind that. Ain't nobody stopping me. Bitch, I'm living proof. Cause I flip that, travel the map. Spread love, make De Niro lifestyle of an unsung hero. Bent from the scent, smell of mint from the mojito. Fella Stengel with Cognigro, the Stilo. Banging below, sublime talent, this valid kid. Your $1 million image is counterfeit. Palette sip, vodka to Chris. You insist to light the wrist up. And Rob got your girl twist up. Who the bishop? I got you in checkmate, that's evident. A three-time felon is my president. Really now? This ain't right, I represent the left wingers. Marijuana smokers and singers, peep the middle finger. Stirring the current, I wouldn't worry, I'm 100 proof. Down to the roots, absolute since 82. Broke curfew, so we can battle cruise. Paid dues, now that I'm on, I show them gratitude. Global news, Viva TV, the bigger frame, all the same. Got an even bigger image than name, say it melee. Uh-huh, add the rest to it. First to even spit out a verse, to get a check to it. Let's do it, run to the map. Spread love, make the narrow lifestyle of an unsung hero. Beefed up, master. You know what I'm saying? Strictly. Proper shit. Rewind that. Rewind that. Ain't nobody stopping me. Bitch, I'm living proof. Proof. I flip that, travel the map. Spread love, make the narrow lifestyle of an unsung hero.

1Live4. Kano, den wir gerade gehört haben, ist einer der großen drei Engländer, die man auch mit dem Begriff Grime verbindet, How We Living aus seinem immer noch aktuellen Album Home Sweet Home. Die anderen beiden möchte ich jetzt spielen. Sie heißen Dizzy Rascal und Wiley. Ich möchte weitermachen mit der neuen Single von Dizzy Rascal. Da sind zwei Tracks drauf. Das Album kommt später in diesem Jahr, sowie auch einer seiner wenigen hierzulande heiß ersehnten Auftritte, unter anderem auf dem Melt Festival Mitte Juli, wird Dizzy Rascal live zu sehen sein. Sirens, die A-Seite, ist ein sehr heftiger Track mit überraschend harten, fast schon, wenn ich das in An- und Abführung sagen kann, crossover-mäßigen Rockgitarren. Angeblich soll die amerikanische Band Korn da als Inspiration irgendwie Pate gestanden haben. Es gibt einen zweiten wunderschönen Titel, der heißt Dean, und erinnert an einen Freund offensichtlich von Dizzy Rascal, wenn ich die Lyrics hier richtig verstehe, der aus dem Leben geschieden ist. Ich kann nicht genau sagen, ob durch Freitod oder ob er möglicherweise ermordet worden ist. Auf jeden Fall macht Dizzy Rascal sich wohl auch ein bisschen Vorwürfe, spult das Leben des Freundes Dean nochmal ab, seine Probleme auch mit einer Frau, und macht sich Vorwürfe, dass er sich vielleicht am Ende etwas zu wenig um seinen Freund Dean gekümmert hat. Es taucht auch so etwas wie Lokalkolorit auf. Die Roman Road wird erwähnt in East London. Das ist im Übrigen auch die Straße, auf der vielleicht berühmteste Grime Record Shop sich befindet, nämlich Rhythm Division. Man hatte mich immer gewarnt, dort hinzugehen. Ich habe auch bisher den Weg dorthin noch nicht gefunden. Viele Leute, so heißt es, da in der Gegend, die dir nichts Gutes wollen, mit großen, bissigen Hunden und so weiter. Womöglich reiht sich da aber auch ein Vorurteil an das nächste. Ich kann es schlecht beurteilen. Danach hören wir dann das neue Wiley-Album, das im Juni erscheint. Und auch Wiley ist ein alter Kumpel von Dizzy Rascal und hat die Gelegenheit gefunden, auf seinem kommenden Album Playtime is Over einen Brief an Dizzy, seinen alten Bruder, zu schreiben, wo er auch nochmal die alten Zeiten Revue passieren lässt. Der Titel, den ich gleich spiele, heißt dann Letter to Dizzy von Wiley. Hier ist aber Rascal, Dizzy Rascal, zunächst mit dem Titel Dean. Death hits all of us one day. I wish I never had to hear your spirit run away. I got the phone call from Cherise and I was pissed a bit, 'cause suicide went the way you should have left the planet. I know that sounds insensitive, but in my heart I'm sad, thinking about the amount of good times we didn't have. But you had beef with Remy, making things complicated. Now I feel guilty 'cause that kept our friendship understated. You was a cool brother, we went school together, and there was no doubt that you was biting prick never. I'll get along with your cousin too tough. Me and your sister did the thing, but no funny stuff. I used to see you more time Tevye youth club. That's when I started clocking that you're falling in love with that pretty face, light skinned girl from Roman Road. You look enough happy, but I heard she was a heavy load. Then you had the kid, plus you was on your shutting vibe. To this day I can't relate to how you must have felt inside. I can only get the impression it was horrible, 'cause two twos it left you in a mad hospital. All that pressure must have ruptured your soul, man. Felt like your life was out of control, man. Your death was fucked up 'cause it weren't anticipated. I see Matthew Kilsby and he looked devastated. I heard they found your body in three parts, man. You left behind a lot of broken hearts, man. You took a dive from a high-rise flat. I saw you couple months before I didn't picture that. Like I didn't picture Chris dying, or Carl dying, or Tom dying. Wondering who's next keeps me from crying. Sometimes I hate this fucking world, there ain't no denying. 'Cause living life ain't easy, but I'm still trying. I hope heaven's cool, if not, what's hell saying? If some people get the chance, I'll be shortly on my way in, 'cause it's pure politics on my resume. But public figure status makes me keep it hid away. And nothing's changed in the manner, it's the same factors, same story, every now and then, different actors. You ain't missing nothing, but we miss you, son. Still, I see you on the other side, blood one. For listening only and then burning and buying from the shops.

Jackson, do you really feel the international or the American markets are ready for some goddamn ghetto speaking Barbie with the mouth of a fucking prostitute? Live 4. Das französische Label Ed Banger, viele von euch kennen das, weil die Tunes auf vielen Partys zur Peak Time sehr gerne gehört und auch gespielt werden, hat Elemente von frühem Hip-Hop, Elektro, Oldschool wieder salonfähig gemacht. Aber wer in Paris genau hinschaut, der wird entdecken, dass es auch dies und jenseits der Ed Banger Artists, die im Übrigen auch gar nicht alle aus Frankreich bzw. Paris kommen, ein ganzes Nest weiterer Leute gibt. Dazu zählt mit Sicherheit der Pariser Artist Golden Buck, den wir hier gehört haben und den das Münchner Gomma-Label für sich entdeckt hat. Super EP, Barbie's Back, also die Rückkehr oder zurück ist die Puppe, die besagte Barbie, ist der Titeltrack einer 3-Titel-EP, die ich echt fantastisch finde. Golden Buck, Barbie's Back. Der nächste Typ, den ich hier spielen möchte, kommt aus Berlin. Er heißt bürgerlich, sag's einfach mal dazu, Sascha Ring, hat sich aber einen gewissen Ruf erspielt bzw. erarbeitet durch den Künstlernamen Apparat. Als solcher veröffentlicht er jetzt sein neues Album, das heißt Walls, kommt in dieser Woche raus. Walls, also so viel wie Wände, Welle. Und in der Tat sind auf diesem Album viele sogenannte Wall of Sounds zu hören, die aber überraschen müssen, denn der Ansatz, den Apparat wählt, geht teilweise in Belange der Rockmusik zurück. Man erinnert sich zum Beispiel an sehr flächig arbeitende und mit vielen Wall of Sounds arbeitende Bands, wie zum Beispiel My Bloody Valentine. Und wenn er selber Apparat singt, dann könnte man bisweilen meinen, da wäre Thom Yorke von Radiohead am Werk. Dazu gesellen sich aber viele Spielarten von Leftfield-Elektronik, durchaus auch von Techno, verschleppte Rhythmen, die so ein bisschen Hip-Hop-Gefühl aufkommen lassen. Insgesamt ist das ein tolles, ein sehr atmosphärisches Album. Walls heißt es, Apparat, der Artist, und aus diesem Album spiele ich hier mal den Titel Arcadia. uns live hier. Ich habe das Gefühl, mit dieser Band aus Dänemark hier eine echte Entdeckung gemacht zu haben. Die fünfköpfige Gruppe aus Kopenhagen heißt Slaraffenland. Also wir würden vermutlich sagen Schlaraffenland. Dort heißt es Slaraffenland. Sie spielt, obwohl hier einige Vokaleinsätze zu hören waren, im Großen und Ganzen eigentlich Instrumentalrock. Wenig Akkordwechsel, sehr hell zusammengeschnürte Gitarren. Hier und da tauchten schon mal Vergleiche mit Sonic Youth auf, die aber sehr relativ zu sehen sind. Und Watch Out ist der Track, den ich hier gerade gespielt habe. Im Übrigen ein Album mit wirklich fantastischen und gut gesetzten Bläserarrangements, wie das hier ja auch zu hören war. Private Cinema, also privates Kino, heißt das Album von Slaraffenland. Hier kommt die neue Single von Uncle. Es singt Ian Astbury von The Cult. Burn my tomorrows, and I stand inside today. At the edge of the future, and my dreams all fade away. Live 4. Uncle, ist das nicht tot zu kriegende Projekt um James Lavelle, immer wieder verstärkt mit einigen, oft sogar vielen festeren oder entfernteren Mitarbeitern. Dieser James Lavelle hat in den 90er Jahren ein Label groß gemacht. Viele von euch werden das vielleicht noch wissen oder sich erinnern. Mowax, nämlich, das vielleicht das nachhaltigste war in Sachen Trip-Hop. Ein Begriff, der dann ja nach und nach zum Unwort geworden ist. Aber Leute wie zum Beispiel Beispiel der japanische DJ Crush oder auch DJ Shadow aus den USA haben ihre nachhaltigsten Schritte eben auf diesem Mowax-Label gemacht. Und mit seiner Formation Uncle hat James Lavelle von vornherein sich im Grunde immer alle Optionen offen gehalten. Das konnten mal eher groovige, mal aber auch durchaus rockige Geschichten sein mit zahlreichen Gastsängern oder Musikern, zu denen einer der beiden Gallagher-Brüder von Oasis zählte, Thom Yorke von Radiohead. Und jetzt zu meiner, wie ich gestehen muss, riesigen Überraschung, Ian Astbury, ehemaliger und langjähriger Sänger von The Cult, der dann abgedriftet war als Sänger der neu formierten Doors, jetzt hier wieder auftaucht in Burn My Shadow. Bald kommt ein Album, das hier die Single, und produziert mit hat das Ganze Chris Goss von den Masters of Reality. Da ist der Titel, den wir gerade gehört haben. Jetzt kommt etwas aus New York, die dort beheimatete Band Asobi Sexu mit Thursday. Gentle. Infos. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Verwundete Bundeswehrsoldaten zurückgekehrt. Rot-Grün in Bremen geplant und das Wetter auch mal Schauer. Die gestern bei einem Anschlag in Afghanistan verletzten Bundeswehrsoldaten sind wieder in Deutschland. Das Lazarettflugzeug der Bundeswehr ist vor etwa einer halben Stunde in Köln-Wahn gelandet. Die vier Soldaten sollen in das Militärkrankenhaus in Koblenz gebracht werden. Bei dem Selbstmordanschlag auf einem Markt in der Stadt Kunduz waren 3 deutsche Soldaten und 5 Zivilisten getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die getöteten Soldaten waren in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein zu Hause. Verteidigungsminister Jung plant für nächste Woche eine Trauerfeier. In Deutschlands kleinstem Bundesland Bremen deutet sich ein Wechsel auf Regierungsebene an. Der SPD-Vorstand stimmte dafür, Verhandlungen mit den Grünen über eine Koalition aufzunehmen. In den vergangenen Jahren war Bremen von einer großen Koalition aus SPD und CDU regiert worden. Bei den Wahlen zur Bürgerschaft vor einer Woche war die SPD trotz Stimmenverlusten als stärkste Kraft bestätigt worden. Michael Kück berichtet. Die Bremer Grünen sehen ebenso wie die SPD große Übereinstimmungen im Bereich der Sozial- und Bildungspolitik. Nach Angaben des Grünen Landesvorsitzenden Mützelburg wollen die Grünen mehr Geld für die Kinderbetreuung ausgeben und für mehr Betreuer in den Kindertagesstätten sorgen. Dieser Bereich ist neben dem Klimaschutz unser Schwerpunkt, sagte Mützelburg. Er geht davon aus, dass die grüne Basis den Koalitionsverhandlungen mit der SPD zustimmt. Und auch die SPD rechnet damit, dass ihr Parteitag am Donnerstag mit großer Mehrheit Ja zu Rot-Grün sagt. Der Siemens-Konzern bekommt einen neuen Chef. Der Manager Peter Löscher löst zum 1. Juli Klaus Kleinfeld ab. Der hatte seinen Rückzug wegen der Schmiergeldaffäre erklärt. Peter Löscher ist noch Vorstandsmitglied im US-Pharma-Konzern Merck. Siemens hat weltweit mehr als 470.000 Mitarbeiter. In der zweiten Fußball-Bundesliga stehen die Auf- und Absteiger fest. Zum Saisonfinale sicherte sich Duisburg den Aufstieg in die erste Liga. Das Team von Trainer Rudi Bommer schlug zu Hause Essen 3:0. Zukünftig in der ersten Liga spielt neben Karlsruhe auch Rostock. Die Absteiger sind Essen, Unterhaching, Wacker Burghausen und Braunschweig. 1 Live. Sektorwetter. Vor allem westlich des Rheins und im Münsterland ist es bewölkt. Es sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 14 Grad. Morgen erst Sonne, nachmittags kann es regnen und es wird heiß. In Gummersbach 25 Grad, in Bochum und Arnsberg bis 28. Dienstag wieder wechselhafter bis 25 Grad. Es gibt immer noch einen A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Launau und Bad Alsen Ost, Baustelle 4 Kilometer Stau. Okay, bevor ich hier weiterziehe, erlaubt eine kleine Vorrede, in der natürlich auch die gleich kommenden Tracks schon so ein bisschen enthalten sind. Ich will aber auch nochmal kurz zurückgehen. Die Gruppe Asobi Sexu, zu der kann ich nicht viel sagen. Ich habe 2 Tracks. Die Gruppe kommt aus New York. Thursday ist einer, den ich gespielt habe. Sie gehört zu einer ganzen Latte von 9 interessanten Acts, die sich mittlerweile wieder auf dem Londoner Label One Little Indian tummeln, auf dem ehemals in den 80er Jahren die Sugar Cubes um ihre damalige Sängerin Björk ja auch die ersten Aufnahmen veröffentlicht haben. Ein Act von One Little Indian zieht mir komplett die Schuhe aus. Der Typ heißt BC Camplight. Ich will ihn heute in der Show noch spielen. Danach habe ich eben zurückgegriffen auf eine London Band aus Anfang der 90er Jahre. Einige werden sich noch erinnern an den dichten Wall of Sound Sound von Curve eben, die 92 ihr Doppelgängeralbum veröffentlicht haben, Already Used. Außerdem fiel eben der Name von Chris Goss als Mitproducer der neuen Uncle-Geschichte und eben jenen Chris Goss möchte ich jetzt erneut ins Spiel bringen. Er ist Teil des Projektes Goon Moon, wobei er hauptverantwortlich da steht neben Jordy White. Einige von euch werden den wiederum kennen als Bassisten bei Nine Inch Nails oder auch bei seiner angestammten Band Marilyn Manson. Die beiden mit erweiterten Gastmusikern, vielen Desert Musicians, sind Goon Moon. Lickers Last Leg heißt das Album und daraus dieser Titel hier. In this age, Fantastisch, finde ich. Das Pathos, Psychedelik, Pop-Appeal, Groove, das kriegt Chris Goss an guten Tagen alles in einen 3-Minuten-Song, wie wir das hier gehört haben. Ein Mann, der eigentlich immer hintergründig wirkt. Eine Band in den USA, die dort Millionen verkauft hat. The Flies hat er produziert, das hat sich bis hierhin kaum rumgesprochen. Aber vornehmlich das dürfte ihn sogar in Wahrheit zu so etwas wie einem Millionär gemacht haben. Ihn, der auch immer, wo die Queens of the Stone Age auftauchen, irgendwie dabei ist, als Mitspieler, als Co-Produzent oder einfach nur als guter Freund im Studio. Chris Goss zusammen mit Jordy White sind Goon Moon. Das ist hier ein richtig gutes Album mit originellen Tracks, die man über die ganze Summe so gar nicht festnageln könnte auf irgendeinen Style oder so etwas, aber einfach intelligent gebaut. Lickers Last Lake, das Album von Goon Moon. Ich freue mich, hier ein neues Lebenszeichen vorliegen zu haben von dem englischen Duo The Next Man, dessen Album freilich erst in einiger Zeit erscheinen wird. Aber ich konnte nicht an mich halten, zumindest diesen Track hier schon mal vor abzuspielen. Blood Fire heißt er und featured als MC den guten MC Dynamite. Hier sind The Next Man. Yeah. Next Man featuring Dynamite MC. Well, then again, old boy, watch out. Hey, yo, so what, boy? Yes, king, yes, good. When I take the stage, so I put it down, it's pure. Blood and fire. You know, good. I'm built for this. Good. With Next Man and Dynamite combine, it's just blood and fire. Yes, good. What's going on now? Good. When I take the stage, so I put it down, it's pure. Blood and fire. You know, good. I'm built for this. Good. With Dynamite and Next Man, we combine, it's just blood and fire. What? Murder any dance or session. I don't care in succession. I move with progression. When it's clash time, all lyrics for start blessing. Who's next to start testing? I ain't easy with mine. I've been in it since the days of Trojan. Tighten up. Now I'm full grown. Jump on my pad and rise it up. Since the water pump, it was a hot. Moving the dance. So I'm a year-to-year specialist. I'm built up to last. Done the rhythm vibe on the whole set. You better duck when I jump on the cut. You get wet and not standard. I ain't any beat man not standard. Merc any sister not standard. All a high standard. Boss it in a excellent standard. You coulda never get my standard. 45 standard. Dog plate a berry that standard. Dance man I rip that standard. Now what we say? So walk one. Blood. Yes king. Yes blood. When I take the stage so I put it down it's pure. Blood and fire. You know blood. I'm built for this. Blood. With Knicks men and Diner combine it's just blood and fire. Yes, blood. What's going on now? Blood. When I take the stage, so I put it down, it's pure. Blood and fire. You know, blood. I'm built for this. Blood. With Dinah and Next Man, we combine, it's just blood and fire. Nobody can do it like you. Those things you know you do. Nobody can do it like us. That's us, so dangerous. Nobody can jump it like we. Next Man and that MC. Nobody can do it like you. Those things you do. Blood and fire. MC worries in the dance when I enter it. I carry the key, high grade, so get the sense of it. So when I brush the sound, I crush the sound, 100% of it. I carry the speaker box, so done your dance, I leave a dent in it. No one ever sent to test of this. They can't test the best of this. Go whenever sound, I walk around, I make up all them chest of this. Me tell them, boy, they step for this. You're in up on the wanted list. The way we bring some fire, could have changed the name to arsonist. But wait, this is a warning, warning. And I cater for the girls, so I hear them calling. So bubble round, girl, got to give it your best down. With your light, love you like the way I love sets now. Them kind of music got to get you under arrest now. Got my hand on your hip and one under your breast now. We're done with the war and we're relieving the stress now. Let me give you a couple moves and you can give me your best now. So walk one, blood. Yes king, yes blood. When I take the stage, so I put it down, it's pure. Blood and fire, you know, blood. I'm built for this. Blood. With Knicks, men, and Diner combine, it's just blood and fire, yes blood. What's going on now? Blood. When I take the stage, so I put it down, it's pure. Blood and fire, you know, blood. I'm built for this. Blood. With Dinah and Next Man, we combine, it's just blood and fire. Blood, blood, blood and fire. Fire, yo, yo, yo. Blood and fire. Blood, blood, blood and fire. Fire, yo, yo, yo. Nobody can do it like you. Those things you know you do. Nobody can do it like us. That's not so dangerous. Nobody can jump it like we. Next Man and that MC. Nobody can do it like you. Those things you do. Blood, blood, blood, blood and fire. Blood and fire, yo, yo. Rock it over. Read it, feel it, so I made this sound cola. You really should give me a little more room, sir. We'll be right back. child. Come on, baby, light my fire. Come on, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation through. Live 4. Achtung, ich muss eben das Vinyl, das ich gerade gespielt habe, stoppen, sonst läuft mir das in das hinein, was ich zu sagen gedenke. Jetzt hier die letzten Minuten waren so der Versuch, einfach mal verschiedene Schattierungen von Orgelsounds hier ins Spiel zu bringen. Ich weiß nicht, die Orgel ist ein Instrument, das mich seit jeher fasziniert, transportiert immer so tiefschürfende Geheimnisse, so Twilight, zwielichtmäßige Sounds mit sich. Ich habe ganz bewusst die Tracks in einer Reihe gespielt, um sie nicht auseinanderzureden. Nach The Next Man kam zunächst Junya. Ein wunderschöner Dubstep-Track im wahrsten Sinne des Wortes. Coagulated Dub heißt der Track. Dann ein DJ-Producer aus München, dessen auch tiefschürfendes, geheimnisvoll glitzerndes Piece ich ausgesprochen schätze. Er heißt Max Cavalera. Wie gesagt, kommt aus München. Keine Ahnung, ob das vielleicht sein Künstlername ist. Lacken Love. So ist der Titeltrack seiner insgesamt mit 3 Titeln bestückten Platte Vinyl, die auf dem Techno-Label Karma Rouge herausgekommen ist. Danach wieder zurück in Dubstep-Gefilde mit diesem wunderschönen driftenden Track von Guillaume, der heißt Oxology. Dann haben wir den kanadischen DJ 6-2 gehört, den ich seit Wochen und Monaten hier schon mal wieder spielen wollte. Das Problem ist, ich hatte seinen Namen vergessen und kam einfach nicht mehr drauf. Bin mit verschiedensten Suchbegriffen ins Internet, aber ich bin auf diesen Mann nicht gestoßen. Und dann half mir ein Zufall, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte. Kanadische DJ 6-2, Chewing on Glass, ein schon länger zurückliegendes Album. Daraus habe ich einen Titel gespielt. Und dann noch weiter zurückliegend, ich glaube, das war noch in den 60ern, die Sängerin Julie Driscoll mit dem Organisten Brian Auger und Trinity und dem Titel Light My Fire, der im Original von den Doors stammt und von Jim Morrison geschrieben worden ist. Ich hatte zu Beginn der Show so ein bisschen hier so ansatzweise fußballerische Betrachtungen angestellt, auch neben den ganzen Meistern und Aufsteigern eben mal so ein bisschen der Absteiger gedacht, da ich selber seit vielen Jahren einem Verein anhänge, bei dem du stärker mit Niederlagen als mit Siegen leben musst. Preußen Münster eben ist die Nähe zu Niederlagen, zu Abstiegen aus meiner Seite vielleicht hoffentlich nachvollziehbar. Das gilt sogar bis hin natürlich zu Schalke, die unglücklich da an der Schale wieder vorbeigerauscht sind. Ich habe früher solche Dinge, so letzte Spieltage, oft im Radio gehört, fand das extrem spannend und als dann die Möglichkeit auftauchte, sich solche Dinge auch sogar per Konferenzschaltung im Fernsehen anzuschauen, habe ich das nicht getan. Ich weiß nicht warum, ich bin immer irgendwie beim Radio geblieben. Habe dann aber das Radio als Medium auch verlassen und bin in den Videotext eingestiegen. Das fand ich noch spannender. Da gibt's im WDR-Videotext, was die Bundesliga betrifft, die Seite 645. Zweite Liga ist die Seite 657. Dritte Liga dann 658. Da wird jedes Tor stillschweigend reingesetzt. Man kann da so sitzen, ohne Musik, ohne Sound. Und da macht es plöck, ein leichtes Zucken. Und wieder ist irgendwo ein Spiel in Bewegung geraten. Fand ich faszinierend. Aber dann habe ich noch eine viel bessere Seite, ebenfalls im WDR-Videotext entdeckt. Die schlägt aus meiner Sicht alles und ich kenne drei Leute, die das ähnlich machen. Das ist die Seite mit der sogenannten Blitztabelle, die im WDR-Videotext leider immer nur für die Bundesliga angeboten wird. Diese Seite findest du auf 647, also 647. Da hattest du bis vor kurzem nur die Tabelle, für all diejenigen, die das nicht kennen. Und wann immer irgendwo ein Tor fiel, änderte sich die Tabelle wahlweise im Tor, natürlich auch im Punktverhältnis und du sahst bei den insgesamt 18 Mannschaften, irgendwo war ein Klicken, eine kurze Bewegung und du musstest eigenständig herausfinden, was ist jetzt passiert. Wer ist da möglicherweise zwei Plätze höher gerutscht, drei Plätze niedriger? Auch eine eigenverantwortliche Recherchearbeit nach jedem Tor jetzt herauszufinden, ja wo ist das denn gefallen und was hat sich gerade durch das kurze Klicken in der Tabelle verändert. Also das war für mich bisher immer das Beste. Leider ist die WDR-Videoredaktion jetzt übergegangen und hat neben die Blitztabelle alle aktuell laufenden Paarungen noch hingestellt mit den entsprechenden Ergebnissen, die sich dann auch immer ändern, sodass die Eigenarbeit, was die Aufarbeitung der Tabelle betrifft, jetzt so ein bisschen wegfällt, weil man im rechten Fenster immer gleichzeitig auch die Spielpaarungen sieht. Dagegen möchte ich hier an dieser Stelle einfach mal protestieren und an die besagte Videoredaktion den dringenden Appell richten. Und ich bin mir absolut sicher, dass ich im Namen einiger noch spreche, das wieder zu ändern und bitte nur die Tabelle zeigen mit den entsprechenden Klicks. Wollte ich hier irgendwie mal losgeworden sein und komme jetzt zurück auf 6-2, dessen Wiederentdeckung ich im Grunde verdanke einem Mann namens Sage Francis. Was hat dieser Amerikaner auf seinem vierten Album für tolle, dreiste Geschichten angestellt? Ein fantastisches Hip-Hop-Album von einem Typen, der schon früh sich auch nicht scheute, mit Metallica-T-Shirts herumzulaufen, der die Welt wirklich im Ganzen in seinem Herzen trägt, auch den Protest, die Rebellion gegen das Unrecht, gegen George Bush natürlich. Human, The Death, Dance ist ein Album, das eben viele politische Brennpunkte berührt, mit unterschiedlichsten musikalischen Ansätzen daherkommt und als einen von vielen Produzenten eben auch 6-2 ausweist, sodass ich dank des Albums von Sage Francis die Gelegenheit hatte, 6-2 auch mal wieder zu spielen. Mensch, was habe ich jetzt selber viel geredet? Seht es mir bitte nach. Hier ist Sage Francis mit Human the Death Dance, seinem vierten Album auf dem ehemaligen Punkrock-Label Epitaph übrigens erschienen. Hell of a Year, der Track. Couple medical scares, I'm Fred Astaire with metal wearing quickly off my tap shoes. I step quietly the way the cats move, but I'm bear like, my head trapped in dare lights. You could call me John, I'm writing letters to the dark side of the moon tonight. My lovely Jane, you went away, but the pain stayed. I'm sending you a package to the address where you traded names. Made no claims of the identity theft, more concerned about the home with no amenities left. Already a mess, the dust piles like your junk mail. So I eat away depression and crush the scale. You find yourself on the opposite side of the spectrum, emaciated on a strict diet of bed crumbs. Me, I choose to wallow and swim in my fat. You refuse to swallow, so I see ribs from the back. This isn't an attack, it's an admission of guilt. I'm living in the past, kissing your ass, sipping your milk, but it's all bone and curdle. I saw stones in a circle, stood in the middle, told myself riddles in a robe that's purple. The murder weapon was an icicle. Is that the reason why I'm standing in this puddle with my eyes so full? I fight feelings like a war on drugs. I'm a chemist with a test tube addiction, born through coffee mugs. Our baby now is all grown up. Your car is still dead in my driveway while I wait for the tow truck. And you know what? I know I drove you away, and I still don't think it was wrong. So I don't know what to say. It's been a tough year. You say that life ain't fair. Well, guess what, baby? Life ain't, and them's the breaks. Say that life ain't worth it, but it is. You gotta work it, nobody's life is perfect, yeah. You've been dealt a bad hand, placed against a stacked deck. Been through all the CAT scans and bad checks, but I slashed your debt, not your wrists. And I couldn't help with anything else that became cancerous. Halfway deep and with a full baby to bury, took a flame to the paper mache sanctuary. When the smoke clears, try not to stare into the light, but also don't stay in the dark, as if that's what life is like. It's just a series of unfortunate events, but the messages we get are more important than death. What's the rush? I got a shortness of breath. What's the rush? Running from you, running from me. The rush, the crush, the lust, the love trust. So what's the trouble? The busted bubble, the unjust. That's just the way the cookie crumbles. It does suck. Suck it up, we're all looking, but nothing's enough. Use each other as a crutch, the clutch, the shift switches. You couldn't just adjust, you combusted and ripped pictures. This is why I'm not considered a saint. Well, guess what? I ain't. It's been a hell of a year. And life ain't fair, it's been a hell of a trip. You say my mind's unfit, I've been flipping, I ain't shit. It's been a hell of a life. You say that I ain't like the way I write, and that ain't right. It's been a hell of a trip. It's been a hell of an attempt. You say that I ain't meant for promises unkept. Well, guess what, darling? I'ma keep calling. Guess what, darling? I ain't gonna sleep in the morning. Guess what, darling? The day and night makes my beats in the cauldron. Get stressed every night. Write on the trite songs I sing. Guess what, darling? I'ma keep calling. Guess what, darling? I ain't gonna sleep in the morning. Guess what, the day and night makes my beats in the cauldron. Endless, so are we. We can heal this. Signed, Crater Face. P.S. Oh, I wanna die, motherfuckers. Yeah, it's true. The apple doesn't fall too far from the tree. Snap on fatigue, all build of days on moon. Thank you. bist hier bei 1 Live 4. Ich habe eben eine mir bis vor kurzem völlig unbekannte Band aus Schweden gespielt, die zudem sogar auch noch durchgehend übrigens in schwedischer Sprache singt. Aber wer sich von vertrackten, psychedelischen, sagen wir ruhig auch progressiven Rocktracks in der Lage ist, irgendwie emotionalisieren zu lassen, der ist bei Dungen, so heißt die Band, meiner Ansicht nach bestens aufgehoben. Ich bin echt verblüfft, wie wunderschön die ihre Tracks bauen und ihnen auch noch weitschweifige, weitreichende Hooks verleihen können. Immer in Korrespondenz mit schönen Orgelsounds, dichten Drums, Percussions und so. Ein wunderschönes Album ist das, auch in schwedischer Sprache. Tio Bita heißt das, von Dungen. Ich erzähle das, während im Hintergrund Robert Babich läuft mit Crystal Castle. Einmal mehr ein wirklich kristallener Track. Das ist so ein bisschen die Handschrift des Systematic Labels aus Mönchengladbach, dem Marc Romboy vorsteht. Robert Babich hier auf eben jenem Label mit Crystal Castle. Weitermachen. Ich habe auch noch einiges vor. Ich möchte noch vielleicht sogar drei Sampler vorstellen. Vielleicht auch eine wunderschöne Banjo-Ballade und eine neue junge Band aus Hamburg. Die Band heißt Iskra. Iskra. Und es ist vor kurzem eine Single von ihnen erschienen, die so ein bisschen Sturm und Drang hat, vor allen Dingen im Remix so ein bisschen auch an Spilsbury erinnert, warum eigentlich nicht, Bedroom or Dance Floor von Iskra hier im Yuri Gagarin Remix. We'll be right back. Live 4. Wir haben eben die Hamburger Band Iskra gehört und hier im Hintergrund ein Duo, das in letzter Zeit wiederholt in Erscheinung getreten ist. Ich mag sie sehr mit ihren, ich sag das jetzt mal so, faulen und stumpfen Tracks. Zumindest kommt das bei mir so an. Martin Eierer kommt aus Stuttgart. Namito lebt meines Wissens in Berlin. Beide kommen da immer mit Pfunds Bässen und mischen die Drums extrem stark nach vorne, sodass also wirklich so ein sehr plumper Eindruck entsteht. Aber man muss eine gute Handschrift haben, um auch solche Tracks spannend über 6-7 Minuten dann ins Ziel zu bringen. Und ich finde, das machen die beiden ziemlich gut. Ayara und Namito hier mit einem brandneuen Track, der heißt Kuipa. Die nächsten Minuten möchte ich dich und euch gerne nach Spanien führen, entführen, ganz wie du willst. Ich habe vor längerer Zeit hier mal einen Typen namens Older gespielt, ohne je zu wissen, wer das ist, woher der genau kommt. Ich wusste, es war irgendwie was aus Spanien, hatte keinerlei Angaben dazu und weiß mittlerweile, er heißt Juan Diego Peral, kommt, glaube ich, aus der Nähe von Barcelona. Inside of the Tears war ein Album, das hier auch stark nachgefragt wurde. Wo kann man das kaufen? Wo gibt es das? Ich habe jetzt erfahren, dass die Company Groove Attack an dieses Album herangekommen ist und es gewissermaßen neu aufgelegt hat, sodass Older seit Ende April auch hier normal zu bekommen ist. Inside of the Tears, sein Album. Ich möchte noch einmal etwas daraus spielen mit einem ganz bestimmten Hintersinn, der sich gleich klärt. I love you, hier ist Older. Thank you. Das hier ist der Amerikaner Alan D. Oldham. Er kommt aus Detroit und fasst auf seinem Album The Art of Transformation viele seiner Werke, die bis in die 90er Jahre zurückgehen und die er unter jeweils anderen Künstlernamen auch veröffentlicht hat, zudem als rares Vinyl, erstmals als CD zusammen erweitert um neue Tracks. Sounds Like Space ist einer der Titel auf diesem Album, das ich sehr gerne höre, das auch in funkigeren Elektroiden-Tunes durchaus, das ist falsch formuliert, in solche Tunes reingeht, also nicht ganz so sphärisch bleibt, wie das hier zu hören ist. Alan D. Oldham. Davor haben wir Older aus Spanien gehört, Inside of the Tears, auf dem spanischen Label Regular erschienen, das jetzt 5 Jahre alt wird und eine brillante Mix-CD veröffentlicht, die ich gleich ins Spiel bringen möchte. Zuvor aber ein paar Worte, die der verstorbene Elliot Smith einem Freund mal anvertraut hat. Er sagte: Lange Zeit habe ich meine Songs geschrieben, indem ich nachts herumging. Einfach, weil es mir gefiel, nachts auf den Straßen herumzustreunen. Und so kam es, dass ich den Mond oft sah. Alles, was mit dem Mond zusammenhängt, ist irgendwie überbeansprucht als Image. Die ganzen Assoziationen, jeder hat das schon mal gemacht. Aber es gibt immer Wege, solche überbenutzten Images irgendwie wieder neu zu gestalten. Zumindest könnte man es versuchen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei dieser Geschichte besonders erfolgreich war. Aber nun ja, schließt Elliot Smith. Und nach seinem Tod 2003 erscheint jetzt mit New Moon eine Doppel-CD mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen, die allesamt aus den 90er Jahren stammen. In Storyville, I felt a call. On prescription pills, they brought my heart to a stop. And I wanna tell you that there's a riot coming, like a drug in the water. Watching the scum it makes, sons into daughters. I met a girl on the square who showed me how to kill my cares. Once that's done, man, there's nothing to do. Time's running backwards for me and you. There's a riot coming, like a drug in the water. A punch in the stomach makes sons into daughters. My body's running, but I don't see why. Sat down in jail, this friend of mine. He never closed both his eyes. But one was shut all the time. To cover the thing he was scared of. While he watched with the other, there was a riot coming, like a drug in the water. A punch in the stomach makes sons into daughters. There's a riot coming. There's a riot coming. There's a riot thank you. saludarles a todos en lo colectivo y a todos y a cada uno en lo individual, y darles la bienvenida a nuestros ilustres visitantes que vienen de los cuatro puntos cardinales del mundo. Voy a pedirle movimientos el alma. 2004. Ich habe das spanische Label Regular eben erwähnt. Es wird 5 Jahre alt und veröffentlicht aus diesem Anlass eine Mix-CD mit Künstlern, die, wenn ich das hier richtig erkenne, nahezu allesamt aus Spanien kommen. Diese CD heißt 5 Years of Regularity und ist zusammengemischt worden, fantastisch, wie ich finde, von dem DJ Jaumatic, der gleichzeitig aber auch als Producer innerhalb dieser CD auftaucht. Es gibt Beiträge von Leuten, die sich längst über die Grenzen Spaniens hinaus gespielt haben und in den Plattentaschen vieler führender deutscher DJs zum Beispiel auch ständig enthalten sind. Matrix, Alex Under in Aquimar oder auch Citizen Kane, um nur mal ein paar zu nennen, die im Übrigen auch hier vereinzelt gelaufen sind. Ich habe mit diesen Mix-CDs oft Probleme, weil sie mir so ein bisschen Löcher hier ins Programm reißen, vielleicht auch manchmal so Ausreißer sind, weil ein Track, den man daraus spielt, oft nicht alles wiedergeben kann. Diese Compilation ist wirklich klasse. Sie komprimiert einen Clubabend auf 75 Minuten, fängt chillig an und strebt dann unaufhaltsam der sogenannten Peak Time zu mit im Übrigen auch überragenden Tracks. 5 Years of Regularity, die Jubiläums-CD gewissermaßen des spanischen Regular-Labels, die ich hier mit, es sind jetzt 3 Tracks, der 4. kommt sofort. Den allerdings will ich cutten, um in diese Aufnahme zu kommen, Pogo von Digitalism. In der Presse wird das Debütalbum von Digitalism aus Hamburg bereits üppig gesprochen und auch gefeiert. Tatsächlich ist die Plattenfirma aber hergegangen und hat die Veröffentlichung auf den Monat Juni geschoben. Um den 10. Juni herum soll es jetzt erscheinen. Vorab gibt es aber diesen Track, den ich hier spiele, auch gleich in verschiedenen Mixen. Pogo heißt er, Digitalism. Ich hatte irgendwann im Lauf der heutigen Show mal die Renaissance, den Wiederaufschwung des London-Labels One Little Indian erwähnt. Zumindest kommt er mir so vor und in dem Zusammenhang den Namen BC Camplight fallen lassen. Es ist ja, wenn man so will, die Zeit der üppigen Ein-Mann-Orchester, wenn wir mal an Beirut denken oder auch an Sujan Stevens, wo diese Leute hinkommen, sind ihre Konzerte ausverkauft, ihre Platten landen in den besten Listen ganz oben. Verspielte Gemüter, die mit unglaublicher Fantasie wirklich verblüffende Konstrukte schaffen. Und in diese Reihe gehört BC Camplight aus Philadelphia. Ehemals sehr sportlich unterwegs, Footballspieler, Amateurboxer, bevor er sich so völlig zurückgezogen hat in eine eigene Traumfantasiewelt und hier Tracks liefert, die ich persönlich unfassbar finde. Irgendwo natürlich sicher in der Tradition des visionär denkenden Brian Wilson. Blink of a Nihilist heißt das Album von BC Camplight, mit dem ich mich dann auch verabschieden möchte. Ich bedanke mich bei dir und euch für deine eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Klaus Vier. Ich wünsche allen eine gute, gesunde, froh gelaunte Woche und würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören. Alles Liebe, alles Gute. Die Tür, wie gesagt, schließt BC Camplight. Bis dahin, ciao. Strike it rich tonight.